Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Podcast. Dieses Mal im Angebot Hereditary. The Toffer Offer. Und zu diesem neuen Indie-Horrorfilm habe ich wieder einen neuen Gast, was mich sehr freut. Die Frauenquote steigt stark nach oben, was dem Gast wahrscheinlich nicht klar ist, dass sie die zweite weibliche Person erst ist, die überhaupt hier mitmacht. Ich dachte, die erste. Du bist tatsächlich die zweite. Und zwar ist das Anni. Und Anni bespricht mit mir heute Hereditary. Den haben wir zusammen im Kino gesehen. Ja. Und weiß nicht, ob du irgendwas, vielleicht dein erster Eindruck von dem Film, oder was hast du vorab gedacht, worauf du dich da einlässt? Also ich wusste schon, ich bereue, worauf ich mich einlasse, als es plötzlich feststand, okay, wir gehen tatsächlich in den Horrorfilm in der Spätvorstellung, aber dann gab es irgendwie auch kein Zurück mehr und im Endeffekt bin ich froh, dass wir als Gruppe gegangen sind und ich nicht allein da saß, aber es war schon sehr aufregend. Nee, also ich fand auch, ich hatte viel Positives vorab gehört zu dem Film. Ich habe eben mit dir darüber geredet, dass ich irgendwie so die Werbekampagne war, so eben so ein Herzfrequenzmesser, und dann haben sie von Leuten gemessen, wie der Puls immer höher schlägt irgendwann und gar nicht mehr sich beruhigt ab einem gewissen Punkt. Ich dachte so, okay, also das machen viele Horrorfilme, sagen so, sie sind das Gruseligste überhaupt. Man kennt ja so diese Nachtsichtgerätaufnahmen aus Kinosälen, wo die Leute dann schreien und so. Und das ist halt eigentlich meistens kompletter Blödsinn. Und du denkst, ja, komm, gut, klar, ihr müsst euren Film vermarkten. Das hast du mir leider erst gesagt, als wir schon im Kino saßen. Stimmt. Das war irgend so ein Instagram-Post, glaube ich. So eine Werbung, die eingeblendet wurde. Ja. Und ich bin auf den Film aufmerksam geworden, weil das ein Filmproduktionsstudio hat den gemacht. Die machen in den letzten, ich würde sagen, 5-6 Jahren echt fast jeden geilen Indie-Film, den ich gut finde. Also Lady Bird haben die gemacht. Und Moonlight hat letztes Jahr bester Film gewonnen. Der ist auch von denen. Und also Swiss Army Man ist völlig egal, alles, auch andere Horrorfilme, die ich gut fand, The Witch, alles ist von A24, und eben die produzieren und verleihen die Filme auch gleichzeitig, und eben da dachte ich mir, okay, die machen schon mal meistens keinen Scheiß und meistens coole, bisschen intelligente Sachen, die nicht komplett bescheuert sind, aber trotzdem unterhalten, so was Christopher Nolan vielleicht am ehesten, wenn man es vergleichen würde. Und dachte mir, okay, cool, bin ich schon mal gespannt. Und ich fand die Poster schon irgendwie mega weird, weil du halt dieses Mädchen immer nur siehst, das eben so eine der... Ich habe kein einziges gesehen, deswegen... Und das Mädchen, ich habe auch nicht geguckt, das Mädchen hat, glaube ich, ja irgendwie vielleicht eine Erbkrankheit oder ich weiß nicht genau was. Also man sieht ein bisschen, dass sie eben eine Verformung im Gesicht hat, wenn man das jetzt mal so ausdrücken darf. Und das war aber schon natürlich so ein bisschen... Also es waren keine gruseligen Poster, es war immer nur dieses Mädchen, das in die Kamera guckt, und es hat halt sehr krasse Augen auch, dieses Kind. Und das war schon immer so ein bisschen, okay, das ist schon ein bisschen komisch irgendwie. Irgendwie das... Weiß nicht, was das in mir anspricht, aber es ist irgendwie unangenehme Stimmung. Dieser Blick von diesem Mädchen war sehr bohrend. Da dachte ich mir, okay, bin echt gespannt und wusste aber auch nicht viel. Ich habe den Trailer ja dann, genau, den hast du, glaube ich, auch noch gesehen. Den Trailer habe ich mir auch angeguckt und ich bin eigentlich immer so ein Feind von Trailern. Aber den haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Finde ich auch im Nachhinein. Wurde überhaupt nichts verraten. Ich wurde im Film noch ein paar Mal überrascht. Vor allem einmal. Weil du denkst, es geht in eine komplett andere Richtung, aber du wirst trotzdem nicht enttäuscht, weil es keine andere Geschichte ist in dem Sinne. Ja, genau. Also es ist nicht falsche Versprechungen, sondern es ist schon das, was... Also der Trailer hat gut die Stimmung rübergebracht, finde ich, ohne zu sagen, hey, es passiert das, das und das und das und dann ist der Film zu Ende. Und gerade bei Horrorfilmen, glaube ich, ist es oft so, dass die Trailer total kacke sind, weil sie halt irgendwie denken, sie müssen ihre krassesten Schockmomente schon in den Trailer packen und sagen, hey Leute, es geht voll ab und hier, der und der stirbt schon. Und dann wartest du im Film nur noch drauf, genau, dass das aus dem Trailer passiert. Du hast schon so diese Bilder im Kopf, an bestimmten, eine Szene geht los, du weißt schon, aber in der Szene war, die war doch im Trailer, die Szene, da ist jetzt irgendwo gleich das und das. Und das war in dem Fall echt, ist gut gelungen. Also ich würde trotzdem natürlich raten, wenn ihr Bock auf den Film habt, den Trailer nicht zu gucken, wenn ihr nicht müsst. Also wenn ihr sagt, ihr könnt euch auf einen Horrorfilm einlassen, dann kann man vielleicht noch grundsätzlich sagen, was für eine Art von Horrorfilm das ist, weil es ist ja kein Splatter, es wird nicht irgendwie abgemetzelt die ganze Zeit oder so, sondern es ist auf jeden Fall eher eine psychologische Richtung, in die das Ganze geht. Nicht weniger gruselig deswegen, nicht weniger verstörend oder so, aber es ist nicht dieses stumpfe, es ist kein Abgemetzel, es ist nicht so ein Killer, der durch die Gegend rennt und irgendwie Teenager jagt, sondern es ist halt alles atmosphärisch. Es hat von vielem was irgendwie, weil es hat schon so eine richtige Gruselgeschichte, also nicht nur sinnloses Rumgemetzel, eben wie du sagst, es hat eine richtige Story, aber es gibt eben auch diese Stellen, die tatsächlich so ein bisschen anmuten, so ein bisschen brutal einfach sind, und dann wiederum ist da auch eine tiefe Story dahinter, also es hat von allem so ein bisschen was. Das finde ich eh, also Horror ist ein unterschätztes Genre oftmals, weil es wird oftmals so abgelacht als, ja, mein Gott, ein bisschen was zum Gruseln und bisschen Kunstblut und das war's. Kann man nicht ernst nehmen, so mit anderen Filmen, aber den kann man wirklich, der ist echt vergleichbar. Also er hat auch wirklich eine tiefere Message, auf die wir natürlich jetzt hier nicht in dem Teil eingehen können, weil das würde natürlich viel spoilern, aber er hat eine eine Botschaft noch unten drunter oder zumindest eine Idee oder eine Art, ein Thema zu behandeln, was man oft in anderen Filmen vielleicht nicht behandeln würde. Und eben aber gleichzeitig hat er eine unterhaltsame Geschichte einfach nur. Also man kann auch diesen Subtext ignorieren und hat einfach einen unterhaltsamen Film. Ja, gruselig ist. Aber generell ist es ein ruhigerer Film, würde ich sagen, so jetzt im Horrorgenre. Es ist nicht so ein Film, der eben, da ist nicht alle drei Minuten irgendwie bam, bam, bam und laute Geräusche und so. Es ist ganze stellenweise ja auch ein Drama irgendwie. Es baut sich auch total auf. Also vor allem am Anfang ist es ja erstmal, gibt es nur so einen Anblick in das Leben der Familie, bevor es wirklich losgeht. Eben, und wir verbringen auch wirklich, eben wie du sagst, mit jeder Figur auch ein bisschen Zeit. Also es ist ja Familie, Vater, Mutter, Sohn, Tochter. Und mit jedem, also vielleicht mit dem Vater vom wenigsten, aber mit jedem haben wir trotzdem irgendwie, also selbst der Vater kriegt eine, ist irgendwie dreidimensional, ist trotzdem eine Figur. Ich habe nicht verstanden, dass es der Vater ist, ich dachte, das wäre der Opa. Es ist ein bisschen komisch, das habe ich auch gedacht. Der Altersunterschied ist ein bisschen weird. Also ich glaube, Toni Collette, die Mutter spielt, ist auch, ich habe es im Nachhinein gelesen, ich glaube fast 20 Jahre jünger als er. Also das ist ja, ein das bisschen, das wäre so dieses Hollywood-Casting, was man nicht so ganz versteht. Und ich habe echt gedacht, dass es in die Story noch reinkommt, warum er unterschiedlich alt ist als sie, also aus irgendeinem Grund. Mhm. Aber es spielt ja auch keine Rolle, es ist einfach nur das Casting. Ich fand es auch ein bisschen komisch am Anfang. Also die ersten zwei Szenen, also eigentlich war ich mir erst sicher, als sie im selben Bett liegen, war ich mir erst sicher, okay, das ist wahrscheinlich nicht der Opa. Das ist wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch der Opa und es ist einfach nur komisch. Richtig weird, das ist wahrscheinlich. Nee, bestimmt, habe ich mir auch gedacht. Das war ein bisschen komisch beim Casting. Aber an sich fand ich generell, um mal den ersten Pluspunkt zu nennen, die Schauspieler richtig gut. Und zwar, also wirklich alle. Also dadurch, dass sie jeder Figur so ein bisschen Zeit geben, kann auch jeder tatsächlich ein bisschen schauspielern. Also sowohl, also auch der Vater, der vielleicht man sagen würde, hat eine passive Rolle, aber auch das, dass ich den nachvollziehen kann, dass ich finde, was er tut, auch irgendwo logisch ist. Er hat auch seine Berechtigung. Eben, und das ist in Horrorfilmen ja meistens das erste Problem, dass du Sachen nicht mehr nachvollziehen kannst. Oder sagst, die Figur macht irgendwas, das ist völlig unlogisch für mich, oh, geh da nicht rein, mach nicht dies, tu nicht jenes. Und das ging mir eigentlich nie so. Also es gibt vielleicht eine kleine Stelle dann, da können wir dann später drauf eingehen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein bisschen nicht, also es ist nicht ganz so nachvollziehbar, aber selbst das kann man, wenn man will, rechtfertigen innerhalb der Figuren. Aber das dazu später. Ich bin gespannt. Also generell, also dadurch, dass es schwer ist, über den Film zu reden, ohne zu spoilern, hätte ich auch hier eigentlich ein Fazit gezogen und eigentlich dich gefragt, würdest du diesen Film empfehlen? Würdest du sagen, hey, Hereditary, das kann man sich angucken? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ihn ja auch schon empfohlen, direkt danach eigentlich noch, wo ich selber noch ein bisschen so in meiner Schockstarre war, habe ich aber schon drüber nachgedacht, hey, das muss ich mindestens drei Leuten erzählen von diesem Film, weil der echt gut ist, auch eben gerade für den Horrorfilm, auch wenn man das, wie wir gerade erörtert haben, nicht sagen sollte. Mhm. Also es ist einfach, der mich total gepackt hat und überrascht und eben nicht nur so ein bisschen sinnlos gehirnschädigend ist, sondern tatsächlich eben, dass man auch drüber nachdenken kann. Und mir sind total viele Sachen noch aufgefallen, als ich später alleine im Bett lag und Igel-Videos angeschaut habe. Nee, und da habe ich tatsächlich noch, sind mir ein paar Sachen im Nachhinein aufgefallen, die ich vielleicht auch aufgreife. Ging mir auch so. Ich habe wirklich im Nachhinein noch Dinge bemerkt oder plötzlich Szenen anders interpretiert, habe mich dann zurückerinnert an eine Szene am Anfang, dachte mir, hier kriegt eine ganz andere Bedeutung plötzlich, wenn ich weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich war völlig begeistert. Ich hätte auch nicht, also er hat meine Erwartungen noch übertroffen, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt erwarten. Es wird jetzt wahrscheinlich kein ganz blöder Film sein, eben weil dieses Studio bei mir einen guten Ruf hat. Aber ich war jetzt auch nicht darauf gefasst, dass das ein Film ist, von dem ich absolut begeistert bin, der sowieso sofort in meine Favorites des Jahres bis jetzt hochgeschossen ist. Das ist für mich auch ein sicherer Kauf für das Regal zu Hause. Also ich war ganz total begeistert. Ja, wenn es eine gibt, stimmt, irgend so was Schweineteures für 50 Euro oder so, weil dann ist irgendwie eine Haarlocke von einem der Schauspieler dabei oder irgend sowas Weirdes. Kommt auf den Schauspieler an, von den Mädchen wirklich keine Locke. Ich glaube, ich verzichte auf alle Haarlocken von den Schauspielern. Aber genau, also ich fand den auch sehr gut. Zur Erklärung nebenbei, falls man irgendwas Komisches hört, wir essen Melone, weil Anni Melone hingestellt hat. Das finde ich sehr gut. Und mit dieser Geräuschkulisse müsst ihr leider klarkommen. Ich versuche extra nicht ins Mikro zu machen. Ach, das ist so wurscht. Das ist so ein bisschen ADMR. Ich wollte gerade sagen, ADMR ist so ein Genre, wo Leute so mit Sound irgendwelche Geschichten erzählen. Das macht das Wohnzimmer-Feeling aus. Ja, genau. Also so viel mehr kann man echt nicht sagen. Also der Film ist an sich toll gemacht. Das kann man vielleicht noch sagen, ohne in die Details zu gehen. Es sind nicht nur die Schauspieler, ich finde die Regie richtig gut. Weißt du, was zum Budget, das dahinter steckt? Genau, ich habe gelesen, es sind nur 10 Millionen Dollar. Mhm. Und er hat jetzt schon irgendwie 27 eingespielt. Also das ist bei A24 oft so, das sind Filme mit einem kleinen Budget, die aber deswegen nicht billig aussehen. Der Film sieht ja zu keinem Zeitpunkt aus, so dass ich mir denke, okay, ja, Indie-Film, da haben sie ein bisschen gespart. Sondern der hat halt eben 10 Millionen, brauchst ja auch nicht so viel. Der Film ist sehr klaustrophobisch, sage ich mal, von der Handlung her. Es ist alles... Es gibt nicht viele Orte, an denen der Film spielt. Aber eben die Kamera ist richtig toll auch. Also das kann man, glaube ich, auch noch sagen, ohne da irgendwas vorwegzunehmen. Das ist nämlich in der allerersten Einstellung des Films ist es schon so. Also die Eröffnungsszene an sich finde ich schon toll. Mhm. Denn Toni Collette, also die Mutter dieser Familie, baut Miniaturen, ist eben eine Miniaturkünstlerin. Und der ganze Film sieht aber auch deswegen so aus. Also das ist mir ganz oft aufgefallen, dass wenn man Räume sieht, also dann im echten Leben, man sieht immer den ganzen Raum fast. Das ist wie ein Querschnitt und die Figuren sind fast ein bisschen klein, sind gar nicht im Vordergrund. Und eben, also der ganze Film hat dann so, nimmt dieses Feeling von ihrer Arbeit auf, was sich natürlich dann darin widerspiegelt, was auch im Plot passiert. Also später kriegt das noch eine andere Bedeutung. Aber das war auch, es war einfach schön gemacht, der Film. Also es war auch nicht so ein, Horrorfilme sind ja oft so, gerade wenn es in so Häusern spielt, dann müssen die Häuser schon irgendwie gruselig aussehen. Also ich denke jetzt an Conjuring zum Beispiel. Da ist das Haus schon, die wohnen da drin als Familie. Und ich denke mir eigentlich so, nee, da will ich doch nicht drin wohnen. Alter, das sieht ja jetzt schon aus wie komische creepy Bilder an der Wand und irgendwie sind die Wände ein bisschen schmutzig irgendwie. Ja. Und das war halt bei dem Film, finde ich, nicht. Es war ein normales Haus erstmal. Also klar, vielleicht dunkle Farben und sowas. Also es war sehr beklemmend. Ich meine, vielleicht war das eben auch dadurch, man hat aber tatsächlich immer das ganze Zimmer gesehen. Mhm. Es war auch immer sehr rechteckig alles, genau wie eben die Puppenhäuser. Und man fährt ja auch ganz am Anfang durch so ein Puppenhaus rein und dann ist man da plötzlich im echten Zimmer. Und ich fand, das hat eine totale Beklemmung ausgelöst bei mir. Auch, dass auch alles so dunkel war, auch dieses alte, dunkle Holz. Das war einfach schon echt wie so eine Grusel. Schon, aber ich finde auf einer weniger offensichtlichen Ebene. Ja, also es war nicht so dieses, guck mal, es sieht hier gruselig aus, so, keine Ahnung, Spinnweben in der Ecke. Sondern aber, wie du sagst, stimmt, dadurch, dass du den ganzen Raum gesehen hast, war auch immer so dieses, weil du wusstest, du guckst einen Horrorfilm, du hast immer gesehen, man gibt jetzt auch keine Entkommensmöglichkeit, wenn es drauf ankommt, sondern das ist der ganze Raum und da ist ein Fenster und das war's und Pech gehabt, wenn das jetzt schief geht. Und das ist auch so gewesen, dass du immer überall geschaut hast, ob irgendwo was ist, weil du weißt, in irgendeiner Ecke sitzt vielleicht was oder von wo kommt was und deswegen ist es, als würde man selbst vor diesem riesigen Raum stehen, weil das einfach das ganze Sichtfeld einnimmt. Es ist ein bisschen wie ein Suchbild manchmal. Genau, ja. Du sitzt manchmal wirklich da und denkst... Und ich weiß auch, bei dir, bei einer Stelle habe ich dich auf was aufmerksam gemacht, dass du das vorher gar nicht gesehen hattest. Nee, eben. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Und dann, sie überlassen es dir selbst, ob du siehst oder nicht. Ja. Und wenn nicht, dann okay. Wenn schon, dann ist es halt ultra gruselig. Ganz am Anfang. Es gibt relativ früh schon so eine Szene, aber die, ich weiß, welche du meinst, die ist eher zum Ende des Films und ich habe es erst gar nicht gemerkt. Und die Lichtstimmung hat sich innerhalb der Szene auch verändert. Und es wird nämlich dann irgendwann deutlicher, aber selbst dann noch nicht so, dass du sagst, okay, ist es klar oder die Kamera fährt drauf zu oder so. Nee, wenn du es nicht siehst, siehst du es nicht. Und dieses Feeling die ganze Zeit, dieses Unterbewusst, vielleicht ist irgendwo ein Detail, was mir entgeht, was irgendwie unheimlich ist, das macht wirklich eine beklemmende Stimmung, das stimmt schon. Also man ist die ganze Zeit auf der Hut. Und eben, also das war die Art, wie es inszeniert war deswegen toll. Also auch die Kamera, das war genau so gemacht, dass du eben alles so ein bisschen puppenhausartig komplett sehen konntest. Aber dadurch waren viele Details und du hast viele Dinge trotzdem nicht wahrgenommen, weil du halt einen ganzen Raum plötzlich angucken musst. Genau, also auch der Regisseur Ari Aster habe ich mir rausgeschrieben, wie der heißt. Ich kenne ihn gar nicht und ich habe nachgeguckt, der hat nur Kurzfilme vorher gemacht. Das ist der erste richtige Langfilm von dem. Und ich denke, krass einfach. Also es ist nicht so schlecht. Professionell und so gut, wie der einfach halt auf Anhieb sowas raushaut. Also richtig, richtig geil. Ja, und ansonsten kann man, glaube ich, nicht mehr sagen, ohne in Spoiler zu verfallen. Also Kritikpunkte habe ich nämlich auch nur sehr wenige, also fast gar nichts. Würden auch spoilen bei mir. Genau, würde bei mir auch. Es gibt eben eine Stelle, wo die Charaktermotivation nicht mehr ganz so klar ist, aber selbst das hat mich jetzt nicht aus dem Film geworfen. Das ist relativ zu Beginn, aber auch da kann man nicht drüber reden, ohne was vorwegzunehmen. Aber auf die kann ich ja jetzt dann gleich mal eingehen. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einen Spoiler-Cut und sagen ganz klar, glaube ich, beide, dass wir den Film empfehlen würden. Auf jeden Fall. Guckt ihn euch den an, außer ihr vertragt Horrorfilm gar nicht, weil dann habt ihr irgendwie eine Störung danach. Dann schaut ihr mit Freunden. Ja, genau, am besten in Gesellschaft oder ganz alleine. Das ist sicher auch nochmal eine andere Atmosphäre. Legt euch Igelbilder für danach bereit oder Katzenvideos, dann ist alles gut. Lauter schöne Dinge im Nachhinein. Am besten irgendwie Hello Kitty oder sowas. Irgendwas Fröhliches. Ja, genau, okay, dann machen wir hier einen Schnitt. Spoiler Warning. Ja, und zwar, wenn wir jetzt über Spoiler reden, ich weiß nicht, was das erste ist, worüber du gerne reden würdest oder was. Ich würde vielleicht gleich an was anknüpfen, was auch noch zu dem davor passt. Generell zu dem Feeling vom Film finde ich auch, dass sie mit dem Ton total gut spielen. Ja, also mega. Da wusste ich jetzt nicht, ob ich das am besten vorher noch sage oder jetzt, weil es gibt ja dieses eine Geräusch, dieses. Ja. Das sich den ganzen Film durchzieht und das eigentlich nichts Schlimmes ist. Das macht jeder mal so, wenn er so sich langweilt oder rumspielt. Aber in dem Film wird es eben zu der Inkarnation des Gruseligen. Ja. Und wenn dann in einem leeren Kino, also in einem ruhigen Kinosaal plötzlich die Musik sich ganz langsam aufbaut und plötzlich kommt nur dieses Geräusch und alle zucken zusammen, ich als einzige kreische rum, was mich so sehr erschreckt. Weil das Geräusch kommt ja mehrmals im Film, aber es gibt halt wirklich eine so eine Stelle, und die war auch wirklich gut. Ich habe mich auch erschrocken, aber du hast wirklich die Reaktion geliefert, die sich jeder Regisseur wünscht. Also Popcorn flog und es war wirklich so dieses What the fuck. Das tut mir so leid für den Menschen, der das aufräumen musste. Nee, aber das war eben, also auch, auch dieses Geräusch ist für mich ganz neu gebrandet. Also das war wirklich so, ich habe ja Tage danach mit dir noch den Joke gemacht. Und immer dieses Geräusch, wenn ich das jetzt höre, dieses leichte Glucksen, dieses, das ist jetzt für mich, ich denke jetzt daran an diesen Film. Und wenn ein Film es schafft, so was ganz Alltägliches für sich neu einzunehmen, also das ist keine Ahnung, wie wenn ich in ein einsames Hotel gehe, denke ich an Shining. Also so wie der Film schafft, dass dieses Glucksen jetzt irgendwie mit dieser Story verbunden ist und mit dem Dämon letzten Endes, mit Paimon, fand ich richtig, harter Übergang. Ja, richtig gut. Genau, also gerade, ich wollte auf die Schauspieler nochmal zurückkommen, weil ich vorher gesagt habe, Toni Collette ist richtig gut. Es gibt auch tatsächlich so ein bisschen den Oscar-Buzz schon für sie, das heißt, sie ist so gut, sie sollte für den Oscar nominiert werden. Ich würde das sowas von unterstützen, aber ich glaube nicht, dass sie es kriegt, weil, oder nicht nominiert wird, weil halt Oscars ist halt immer mit Horrorfilmen, das kommt selten vor, dass Horrorfilme da gut wegkommen. Aber wie krass wäre es dann? Ja, wäre natürlich geil, aber das Problem ist, der Film kommt jetzt schon raus und bis dann Oscars kommen, ich glaube echt, das sind alte Menschen bei den Oscars, die vergessen einfach, was das ganze Jahr über gelaufen ist und dann wird ihnen zwar das schon... Die Filme noch so im Kopf. Ja, also das, also klar, Get Out spricht dagegen, das war letztes Jahr auch so, der kam ja, glaube ich, im Februar raus und wurde trotzdem nominiert dann im Nachhinein ein Jahr später. Aber ja, also Toni Collette ist richtig, richtig gut, vor allem, weil man halt am Anfang denkt, also weil der Film macht es auch so gut, dass man ja wirklich zwischendurch zumindest glaubt, sie ist verrückt, sie ist ein bisschen irre. Weil dieses Schlafwandeln kommt ja mit rein und dann, keine Ahnung, dass sie ihre Kinder schon mal fast angezündet hätte. Ja, du weißt nicht, was ist echt, was ist Traum, was ist Erinnerung. Ja, und ich finde, sie haben es glaubhaft trotzdem gemacht zwischendurch, dass man sich denkt, okay, irgendwas stimmt mit ihr nicht, irgendwas ist mit ihr echt nicht in Ordnung. Und letztendlich merken wir, dass gar nichts mit ihr nicht stimmt. Sie ist eigentlich eine unglaublich tragische Figur, weil sie eigentlich einfach eine richtig beschissene Mutter hatte. Und selber auch deswegen irgendwie auch eine ist, muss man sagen. Ja, eben, deswegen auch das nicht weitergeben kann. Also das, aber dieses Feeling, dass sie irgendwie vielleicht auch gestört ist, das baut sich dadurch auf, dass sie vorher von ihrer Familie erzählt, was ihre Mutter für Probleme hatte, was ihr Bruder oder... Ja. Die hatten alle irgendwelche Störungen und deswegen denkst du dir halt, ja okay, die ist halt höchstwahrscheinlich auch gestört. Allein, weil ihre Familie ihr dieses Gefühl immer so vermittelt hat wahrscheinlich. Ja. Aber ja, anscheinend ist sie die einzige Richtige, außer dass sie schlafwandelt und Kinder anzündet. Das Lustige ist im Nachhinein, das ist auch eine Stelle, die komplett neu interpretiert wird, weil sie erzählt auch, warte mal, sie erzählt, dass der Vater sich zu Tode hungert, glaube ich. Ja. Der Bruder erhängt sich. Der hatte mehrere Persönlichkeiten. Und der Bruder sagt, genau, der Bruder sagt nämlich den Satz, er wollte das nicht, dass Mutter immer wieder Menschen in ihn steckt oder sowas. Ja. Und im Nachhinein macht das jetzt alles Sinn. Er ist der Erste, mit dem sie das, glaube ich, versucht. Sie versucht, in den schon Paimon zu erwecken. Das muss man und dazu sagen, dass die Oma Anführerin oder Königin eines Kultes ist, die versuchen, den Gott Paimon in eine menschliche, am besten männliche Hülle zu stecken, damit sie ihn weiter verehren können. Ja, aber dieser Twist am Ende war so weird. Aber ich finde halt, also ich glaube, einige fanden das doof am Ende oder haben gesagt, jetzt wird es irgendwie albern. Ich finde, im Nachhinein finde ich es super gut, weil eben alles andere plötzlich eine andere Bedeutung kommt. Also auch ich glaube auch, dass ihr Vater und ihr Bruder, die waren auch völlig normal und die haben einfach das nicht mitmachen wollen. Der Bruder erhängt sich, als er merkt, was diese Mutter für kranke Sachen mit ihm machen will oder so. Und der Vater eben auch, glaube ich, kam damit auch nicht klar und hat sich dann irgendwie, keine Ahnung, was der mit zu Tode hungern gemacht hat. Also, da gibt es schon so Theorien, ob Paimon schon in dem drin war und er hat sich dann, lieber zu Tode gehungert, damit das nicht weitergeht, das Böse. All solche Theorien gibt es schon, was die Mutter alles mit dieser Familie schon angestellt hat. Ja, und dann natürlich die tragische Figur von, ich weiß leider nicht, wie das Mädchen heißt, Charlie. Die Tochter, Charlie, genau. Also, das ist ja schon das Erste, wo es komisch wird, weil irgendwie wird am Anfang schon so impliziert, dass die Oma das Kind stillen wollte, glaube ich, Charlie. Also es wird, Es gibt auch eine ganz kurze Szene, wo du die Figuren... Dieses Puppenhaus, von der Mutter siehst, dieses Puppenhaus, wo die Oma tatsächlich ein Baby stillt. Und oder zum Bett kommt mit entblößter Brust und irgendwie so das Kind haben will. Da frage ich mich auch, ob die Mutter das darin verarbeitet oder ob das... Ich glaube schon. Ich glaube, das ist generell, sie macht das ja die ganze Zeit. Sie baut ja auch den Unfall dann nach, der später passiert. Ja. Also sie verarbeitet, glaube ich, die ganze Zeit so ihr Leben selbst in diesen Miniaturen. Es gibt eine Miniatur von dem eigenen Haus und so. Mhm. Also ich glaube schon, dass das ihre Art ist, mit diesen Sachen umzugehen und dadurch wird das dann auch irgendwie künstlerisch wahrgenommen scheinbar. Das ist halt schon besonders, dass sie da eben ist. Sie ist Künstlerin und verarbeitet halt in ihrer Kunst Dinge aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Vergangenheit, die ja natürlich sehr sprichwörtlich sind. Das ist nicht so interpretativ, sondern du siehst, okay, das ist scheinbar mal passiert. Abgefuckt. Aber eben, sie fand die Schauspieler alle richtig gut, auch den Sohn. Also gerade im Nachhinein, überlegt, hat er eine auch schwere Rolle, dass der am Ende da irgendwie da als Hülle für diesen Dämon herhalten muss. Und Also, ich fand sie alle richtig gut. Auch den Vater, weil der kriegt am wenigsten zu tun. Der ist halt einfach nur so... Ja, der ist das Gegenstück. Der ist so dieser Ruhepol gegen die komplett hysterische Mutter, die nichts auf die Reihe kriegt. Und er ist der Vater, der dann angerufen wird, wenn die Kinder von der Schule abgeholt werden müssen. Und der sie tröstet und das im Bett liegt quasi, blöd gesagt, und es warm hält. Also, zu keinem Zeitpunkt sagt, er ist jetzt der Doofe, weil ihr nicht glaubt oder so. Weil ich finde, das ist trotzdem sehr glaubhaft, warum er sagt... Also eben, er kennt das Schlafwandeln von ihr, er weiß, dass da ihre Mutter komisch war. Er kennt die Geschichte ihrer Familie und ist trotzdem die ganze Zeit sehr unterstützend, bis zu einem gewissen Grad, wo er sagt, okay, das geht nicht mehr, du kannst jetzt nicht hier irgendwie anfangen, irgendwie konkret Scheiße zu bauen, das geht einfach nicht. Und eigentlich tun sie am Schluss alle leid. Das ist echt übel, wie diese Familie am Schluss richtig verarscht wird. Sehr tragisch. Aber ich frage mich auch, ob die Mutter jetzt Charlie als Lieblingskind hat, ob es ist, weil sie ihr erst... Nee, sie ist die zweite, oder? Genau, sie ist ja die zweite, aber die Oma, ich glaube, sie sagt ja mal die Oma, also Charlie war der Liebling der Oma. Also was ich aber irgendwie nicht verstehe, weil... Nur aus dem Grund, glaube ich. Das war, also sie hat ja erzählt am Anfang, dass der Sohn wird sehr ferngehalten. Also es war noch so, als sie den Sohn bekommen hat, hat sie keinen Kontakt zur Oma erlaubt, also zu ihrer Mutter. Und als sie das zweite Kind bekommen hat, dann eben, das bereut sie auch so im Nachhinein, dass sie sagt, ja, da habe ich sie dann wieder in unser Leben gelassen und dann hat sie sehr viel Zeit mit Charlie verbracht. Und das sehen wir natürlich alles nicht. Wir sehen ja die Oma nie in lebender Form. Aber sie sagt, glaube ich, irgendwann mal eben, dass, also unter anderem sagt die Oma zu Charlie mal, sie wünschte, sie wäre ein Junge geworden. Ja, genau. Im Nachhinein, ich finde das so geil, wie dieser Film durchdacht ist, dass im Nachhinein alles ein anderer Wort. Da dachte ich mir schon, okay, das brauche ich bitte noch erklärt, weil das kann nicht sein, dass ich es einfach so dahinstellen, ohne es zu erklären. Mega weird. Aber ja, genau, und ich glaube, das verstehe ich nicht, warum. Ihr Liebling, weil sie halt mit, weil sie an sich zu ihr Kontakt hatte. Und ich glaube, die Frage ist halt, das kann man ja interpretieren, inwiefern das Mädchen erst gestört wurde, oder das heißt, das Mädchen hat eindeutig irgendwie einen Schaden, hat sie ja. Ich meine, es schneidet Köpfe von Tauben ab. Also irgendwie ist es ja ein bisschen Panne, das Kind. Und ob das alles der Dämon ist, der bereits in ihr so als Urform lebt. Aber wir erfahren ja später aus einem Buch, Paimon bevorzugt einen männlichen Wirt. Und deswegen ist er in diesem Mädchen nicht glücklich, weil es ist ein weiblicher Wirt. Und deswegen ist er da nicht so richtig präsent. Nur so ein bisschen. Dieses Glucksen zum Beispiel, glaube ich, hat man... Meinst du schon die ganze Zeit bei ihr drin? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, dass er halt nicht voll und ganz... Also es ist ja auch am Ende nicht ganz gelöst, ob Paimon jetzt wirklich da ist oder nicht. Weil wir sehen den Jungen in die Kamera gucken und er fragt, wer bin ich? Und sie sprechen ihn lustigerweise mit Charlie an. Sie sprechen ihn erstmal nicht mit Paimon an. Ja, das habe ich auch total nicht verstanden. Warum? Also weil sie mit Charlie wirklich den Ursprung von Paimon verbinden. Also Paimon war zuerst in Charlie und hat dort eben, wie alt ist Charlie? 12, 13? 13. Ich frage es aber, das habe ich mich gefragt, ist dann Charlie mit Paimons Seele verbunden, auch als sie ihm stirbt? Und sind sie dann beide in Peter drin? Oder? Ich glaube schon, dass man das nicht ganz trennen kann, weil man gar nicht weiß, wie das Mädchen sonst geworden wäre. Ich glaube, dass die Persönlichkeit von dem Mädchen ist mit Paimon im Grunde eins, weil es gar kein normales Mädchen je gab. Weil das die Oma hat von Anfang an immer irgendwie... wieder Menschen in den Körper gesteckt. Wahrscheinlich ballt sich das dann so. Und das ist auch diese, man sieht ja dann immer diese Kraft, wenn die durch den Raum geht, bevor wieder irgendwas Komisches passiert, dann ist wahrscheinlich das diese Seele. Ich glaube, das ist Paimon. Also am Ende ist es ja wirklich so, dass die Seele so auf seinen Körper geht, wenn er schon aus dem Fenster springt und dann geht ja dieser Kreis auf ihn, dann ist es, glaube ich, sehr offensichtlich, jetzt ist Paimon in ihn gefahren oder so. Aber zwischendurch, glaube ich, ist der Kreis auch interpretierbar, warum. Also immer, wenn was passiert, hast du recht. Also immer dann kommt dieser Schimmer. Als er in der Schule sitzt zum Beispiel, das hat für mich halt keinen Sinn ergeben, wer jetzt in ihm drin ist, als er sich selber so angrinst in der Scheibe oder als er sich dann eben selbst verletzt. Wieso sollte das halt seine Schwester machen? Nee, ich glaube, da ist die Schwester ja schon tot. Und ich glaube, dass durch das Ritual, was sie macht mit dieser, die im Nachhinein so evil ist, diese Frau von dem Kult, die sie anspricht, und sie sagt dann, sie soll doch dann irgendwas vorlesen, so lateinische Texte oder so, das ist nicht wichtig, was das sagt. Und ich glaube, das ist die erste Stufe von diesem Ritual, dass sie damit irgendwas freisetzt. Ja. Also damit setzt sie Paimon wieder frei von der toten Charlie, dass der irgendwas anderes machen kann. Und dadurch ist der, glaube ich, dann immer mal wieder irgendwo präsent. Also es ist ja auch so, dass mit dem Gläserrücken, das wird ja sonst auch nicht funktionieren. Also irgendwas ist dann freigesetzt, glaube ich. Die Geister vielleicht, dass sie diese Familie jetzt heimsuchen dürfen, welche Geister auch immer das machen wollen. Also eben auch dieser Bezug, dass sie dieses Ritual macht, während die tote Oma ja auf dem Dachboden liegt. Also auch das, glaube ich, war wichtig, dass die Oma in ihrer toten Form auch anwesend ist, aber wenn das passiert. Warum? Weil ich meine, die anderen Großeltern gehören ja auch zur Familie. Das heißt ja, die ganze Familie muss unterm Dach sein quasi. Genau. Warum muss jetzt ein Toter da sein? Ich glaube, eigentlich hätte sich darauf das ja nur auf Lebende bezogen. Aber ich glaube, dass diese Oma wahrscheinlich auch schon in ihrem Sterbe, als sie gestorben ist, die haben wahrscheinlich mit der auch schon irgendwelche Rituale vollzogen oder sowas. Die Mutter hat weil die am Ende Oma bewegt auch sich ja der Körper auch ganz wieder. Ganz am Anfang gesehen. Ja. Also bevor das überhaupt freigesetzt wurde, hat sie da den Geist schon gesehen. Auf der Wiese. Eben, ich glaube, dass das mit der Oma auch schon... Also man kann das interpretieren. Ich habe das halt so gesehen, dass es bestimmte Geister gibt, die nicht mehr weg, also normalerweise, keine Ahnung, gehst du in das Reich der Toten oder was auch immer und bist weg. Und ich glaube, dass dadurch, dass diese Familie viel mit diesem Okkulten zu tun hatte, diese Geister präsent geblieben sind. Also die Oma wollte präsent bleiben, weil eben am Ende bewegt sich ihr toter Körper wieder und macht bei diesem Ritual mit. Das fand ich so lächerlich. Oh Gott, das Ende war so bescheuert. Echt? Okay, also ich fand's bis zum Ende, ich fand's richtig gut. Also eben, das war das, was viele doof fanden. Ich fand selbst das, also es war richtig unheimlich, finde ich. Also ich fand einfach, weil es so befremdlich war, weil diese Körper plötzlich so völlig wie Marionetten, eben wie Puppenhäuser, wie Puppenfiguren bewegen und es hat alles keinen Sinn mehr. Und auch dieses, wirklich für mich die größte Frage war, warum sie alle kopflos sind. Weil Charlie verliert den Kopf, die Mutter sägt sich den Kopf selbst ab, Oma hat keinen Kopf mehr, man weiß nicht mehr warum. Wie lange sie diese Sägeszene gezeigt hat, ich dachte, ich werde nicht mehr. Dann sägt sie sich einfach wirklich eine volle 60 Sekunden ungefähr an ihrem eigenen Kopf rum, bis er endlich abfällt. Ja. Und du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr weiter an den Bildrand starren, das ist so übel, es tut schon fast körperlich weh einfach. Ja. Und ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, am Schluss, wenn diese komische Jesus-Statue im Baumhaus steht, da ist Charlies Kopf drauf. Das ist nicht eine. Und dann kann man jetzt, also ich habe dann für mich überlegt, ob es einfach heißt, damit geben sie die Kontrolle ab. Also weil der Kopf, unser Gehirn kontrolliert uns und unsere Bewegungen, unsere Gedanken. Und sie geben den Kopf im Grunde ab und unterwerfen sich diesem Paimon und diesem Kult und diesen Ritualen. Ob das da irgendwie mit reinspielt, warum alle plötzlich kopflos am Ende sind. Und das sind ja nur die zwei, die Anhänger sind ja alle noch. Ja, aber die ja noch leben. Die sind ja noch nicht, die sind, glaube ich, auch nicht tot. Also so wie ich das, also das ist ein bisschen verwirrend am Ende, ob da alle leben oder ob manche davon irgendwie. Die tauchen ja auch plötzlich im Dachboden auf. Ein bisschen komisch. Ich frage mich nur, warum dieses Baumhaus so ein zentraler Punkt ist. Ich glaube einfach, da würde ich sagen, das war logistisch machbar, dass sie dort alles aufbauen konnten, ohne dass die im Haus das merken oder sowas am Ende. Also, und natürlich, weil das der Ort war, wo Charlie Zeit verbracht hat. Und Charlie und Paimon ist irgendwie nicht trennbar. Und ich glaube, deswegen war das eine natürliche Opferstätte oder eine natürliche Anbetungsstelle für diesen Dämon, weil da hat er sein Leben verbracht, seine 12 Jahre oder so. Also das finde ich aber cool, dass du das halt interpretieren kannst und jemand anders sagen kann, nö, ich sehe das eigentlich anders, die verlieren die Köpfe, weil, keine Ahnung, es gibt irgendwie einen antiken Text und da wird Kopflosigkeit immer mit dem und dem suggeriert. Und das hat, also das finde ich halt das Coole, dass es nicht das eine Ding gibt und deswegen ist es so und das ist richtig. Aber es macht deswegen, finde ich, auch nicht keinen Sinn, sondern man kann sich überlegen, was für ein Sinn dahinter ist. Also wie gesagt, ich fand sogar das Ende gut, aber ich habe das schon mitbekommen. Ich glaube, ihr wart, glaube ich, ganz erleichtert, dass es am Schluss albern wird, in Anführungszeichen. Das wirkte tatsächlich ab. Weil plötzlich hast du halt alles so klar gesehen. Für mich macht es immer den Horror aus, wenn ich es nicht wirklich sehe oder wenn es mich erschreckt. Oder wenn es irgendwo in der Ecke lauert. Oder wie diese eine, wo der Peter seine Schwester fantasiert und plötzlich, weil da ist sie ja schon kopflos, fällt ihr Kopf so runter vom Geist und dann ist einfach nur der Ball, der vom Regal runterfällt. Ja. Und man erschreckt sich total, weil man nicht damit gerechnet hat. Aber wenn man dann so einen richtig klaren Blick, auch mit hellem Licht und so auf diese Körper, dann ist einfach nur noch eklig. Ich fand auch, die letzten 5 Minuten sind nicht mehr, also ab dann, wenn er aus, ich finde, der gruseligste Moment ist, wenn er auf dem Dachboden ist. Das Fenster springt, dann ist es vorbei. Und die Mutter haut ihren Schädel an diese Dachbodenluke. Oh Gott, das war ein verstörendes Bild, absolut. Also. Und ich glaube, auch danach ist der Horror vorbei, weil er springt aus dem Fenster, es wird kurz so ruhig und dann ist nur noch, was ich halt gut finde, dass der Film sagt, aber wir geben dem Ganzen trotzdem einen Grund. Also man hätte da auch aufhören können, das wäre einfach eine verstörende Erfahrung gewesen. Aber so hat der Film tatsächlich eine Story und hat eine Geschichte, die von vorn bis hinten irgendwie durchdacht ist. Dann wird es auch irgendwie, ab diesem Moment da, vorher baut sich die Musik total auf, wenn ich das richtig im Kopf habe, und dann wird es total harmonisch und ruhig. Dann kommt die Seele in ihn rein und er tappt da so vor sich hin, als wäre er so ein bisschen in Watte eingepackt, weil ich meine, klar, was weiß ich, wie viele Seelen er gerade trägt. Und der Geist schwebt ruhig und kopflos dann dieses Baumhaus. Genau, und alles ist nichts Unheimliches mehr. Auch die Art, wie es gedreht ist, eben, es wird heller, wir können alles sehen. Es ist total verstörend, was wir sehen, aber es ist nicht mehr gruselig inszeniert. Es ist so wie so eine Erleichterung fast, dass jetzt so diese schreckliche Nacht vorbei ist, wo einfach noch so viel Scheiße passiert ist und dann irgendwie so ein bisschen, ein neuer Tag bricht an. Ja, alle sind zwar tot und hey. Neues Zeitalter. Aber, so ist es halt. Aber deswegen, also ich fand das, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich fand das cool. Ich gehe auch auf so Kultzeug. Ich finde das mega interessant, wenn es gut eingebaut ist. Zwei Seiten, finde ich, gibt's vom Ende. Also. Cool, es gibt auch viele Horror-Klassiker, wo sich der Film natürlich inspirieren lässt, die ich jetzt extra nicht nenne, weil damit würde ich diese Filme spoilern. Es gibt immer wieder Filme, die diese Subgesellschaft haben, wo plötzlich sich alles dreht und nichts mehr so ist, wie man es am Anfang kennengelernt hat. Aber ich eben, also gerade durch diesen Schluss habe ich sofort gemerkt, der Film hat einen unglaublichen Wiederguckwert, also weil alles sich ändert plötzlich. Eben, was wir gerade schon ein bisschen erwähnt haben, also bestimmte Dinge, die Oma gemacht hat oder warum wollte die Oma viel Zeit mit dem Kind verbringen. All diese Geschichten. Oder auch, was im Film immer wieder vorkommt, ist so ein Symbol. Das ist scheinbar das Symbol für Paimon. Und diese Halskette trägt die Oma schon bei der Beerdigung. dieses Symbol ist auf dem Telefonmasten, an dem Charlie ihren Kopf verliert. Ja, die Mutter hat auch so eine Kette, obwohl sie nicht mal weiß, worum es geht. Ja. Hat ihre Mutter ihr einfach geschenkt. Und all diese Kleinigkeiten. Oder auch schon bei der Beerdigung am Anfang, wenn Charlie zum Sarg geht und ihre Oma anguckt, dann dreht sie sich so weg. Ich weiß nicht, ob ich erinnere, weil es wirklich ein ganz kurzer Moment ist, aber ich glaube, es ist im Trailer sogar drin. Mhm. Und dann guckt sie so zu so einem Mann mit so platinblonden Haaren und der grinst sie so komisch an. Und das ist einfach nur weird im ersten Moment. Ich so, was soll denn das jetzt? Warum grinst der nicht? Stimmt, oh mein Gott. Und das ist einer von den Kultleuten, logischerweise. Ja, das ist klar. Einer von denen, die alles schon vorbereiten und alles läuft. Alles ist im Gange jetzt, wo die Oma tot ist. Und das finde ich halt so geil, dass dieser Film, da ist am Schluss nichts Sinnloses drin. Da ist nicht irgendeine Szene, wo ich mir denke, ja, aber das war jetzt einfach nur for Shock Value oder sowas. Und trotzdem gibt es Dinge, die ich mir auch nicht erklären kann. Also zum Beispiel, als sie das Gläserrücken macht, spricht sie ja plötzlich mit der Stimme von Charlie, die Mutter. Ja. Das fand ich auch mega weird. Aber da ist schwer zu sagen, warum ist das so? Also da habe ich für mich auch noch keine Antwort gefunden, warum. Die spielen da mit ganz vielen verschiedenen Arten von, wie man Übernatürlichkeit darstellen kann. Also das finde ich auch fast ein bisschen wild. Mhm, was auch passiert, auch, dass die Mutter eben dann ihren Kopf dann an diese Dachluke schlägt, obwohl sie ja eigentlich gar nicht fliegen kann, auch wenn es jetzt Geister gibt. Also da... Ja, genau, es wird am Schluss völlig weird. Also, und eben, was du vorher angesprochen hast, was man echt unbedingt erwähnen muss, ist eben die Art, wie gegruselt wird. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 Jumpscares im Sinne von, ich glaube, da, wo der Junge im Bett liegt und plötzlich die Hände ihn von hinten packen, das könnte man als Jumpscare bezeichnen, aber es passiert ja auch tatsächlich was. Es ist nicht so ein Fake-Zeug. Aber davon gibt es, glaube ich, nur 1, 2 wirklich konkrete Stellen, die wirklich mit diesem Klischee spielen, laut Musik und bam und irgendwas passiert. Mhm. Und ansonsten sind es eben diese Suchbilder, das ist so gut, ganz am Anfang. Also das mit der Oma am Anfang finde ich schon ganz krass, wenn sie doch in ihrem Raum ist und guckt irgendwelche Kisten durch und dann macht sie das Licht aus und die Kamera geht in die Ecke vom Raum und die Ecke ist relativ dunkel und da ist eindeutig was. Und es ist nicht, wir sehen es nicht erst nach 3 Sekunden, es ist die ganze Zeit schon da, aber unsere Augen gewöhnen sich, finde ich, auch echt erst an diese Dunkelheit und an dieses, okay, das ist das. Person. Und es ist dann nicht 2 Sekunden und es ist weg, sondern das dauert. Es ist 5 Sekunden und du siehst eindeutig, da ist was. Und dann macht sie das Licht wieder an und ist natürlich weg, dasjenige, das, was wir gesehen haben. Und das macht er halt immer wieder im Film, dass er diese Sachen wirklich zeigt. Und das, was du vorher meintest, wo du mich auf darauf aufmerksam gemacht hast, wo der Junge am Schluss in seinem Zimmer sitzt und in der Ecke einfach, und das ist halt tatsächlich deine Mutter, das habe ich auch nicht gecheckt, dass wirklich sie da sitzt. Toni Collette sitzt in der Ecke oben am Zimmerrand, in der Zimmerecke. Krallt sich so fest. Genau, hängt einfach wie Spider-Man, wird gesagt, in dieser Ecke fest. Und ich habe es in den ersten paar Sekunden gar nicht gecheckt. Ich habe mich auf ihn fokussiert und dachte, er sieht gleich irgendwas. Und ich dachte, Christopher sieht zu entspannt aus. Ja, und ich guck so von mich hin. Ich habe schon gemerkt, okay, die Stimmung ist unheimlich. Und dann stupst du mich irgendwie an oder so. Und so, guck mal in die Ecke. Ich so, ach du Scheiße, okay. Und wie lange hängt die da schon? Eben, und das ist super. Also in der Szene ändert sich das Licht auch nochmal. Ich weiß noch, wie ich hingeguckt habe. Ja. Und dann wird es auch nochmal heller. Also er macht schon so, dass man das merken kann. Und eben mit der Oma ist ja ganz am Anfang schon auch das... Könnte man übersehen, aber da ist es weniger möglich, weil du guckst ja nur auf... Aber da ist es auch so, dass sie sich erschreckt, also die Mutter erschreckt sich, aber die Oma sieht, das heißt, man wird schon drauf gelenkt, aber da halt überhaupt nicht. Ja. Man sieht nur am Ende, irgendwann springt sie runter und rennt durch den Raum. Ich glaube, sie fliegt hinter ihm rum. Auf jeden Fall ist sie super schnell weg und dann siehst du es halt. Aber wenn du es dann erst siehst, ist es gar nicht so groß, wie wenn du die ganze Zeit schon 3 Minuten lang, wo sich nichts verändert, einfach siehst, dass da eine Person an der Ecke in der Decke hängt. Ja. Voll. Also, ich finde das richtig geil. Und das ist ja eigentlich gegen das, was man im Horror machen würde, weil man oft denkt, ja, es muss... Du siehst es nicht und so. Und ich bin auch sonst jemand, der sagen würde, das, was ich nicht sehe, ist das Gruseligste. Aber das stelle ich mir vor und mein Gehirn ist zu viel mehr fähig. Du hast es ja auch nicht richtig gesehen. Eben, es ist so dunkel. Und es ist vor allem auch dieses, weil es so unnatürlich ist. Ja. Also es ist ja, wir kennen diese Person und es ist vorher die Hauptrolle dieses Films. Und plötzlich hängt sie in dieser Decke rum und es gibt keine Erklärung dafür und keinen Grund. Obwohl vorher für sie was anderes das Gruselige war. Und diese Familie, die ist immer nur Horror für die anderen jeweils immer. Und das ist... Weil er erschreckt sich vor seiner Schwester, die er sieht. Ja. Sie vor, keine Ahnung, was sie sich ständig vorstellt, dass sie ihre Kinder wieder mal umbringt. Und übel, das ist auch so mega weird. Was ich aber auch weird fand am Anfang, wo die Tochter zu ihrer Mutter meint, wer passt jetzt auf mich auf, wenn du tot bist? Wenn du tot bist, ja. Stimmt. Das war schon so, was war das? Ich freue mich, ich gucke mir wahrscheinlich so ganz beides mal im Kino an, weil ich das so geil finde. Also da könnte man vielleicht sagen, dass sie... Eben, also dass sie das ja gewohnt war, dass die Oma sich um sie kümmert und die Oma mit ihr, keine Ahnung, was für Dinge gemacht hat und dass für sie auch Alltag ist, dass die Oma diese Dinge mit ihr gemacht hat. Und wahrscheinlich dieses Kind schon irgendwie in diesem Glauben groß wird, dass eben, also sie ist ja auch nicht sehr fröhlich, sie ist sehr traurig die ganze Zeit und sehr zurückgezogen und eben eigentlich die ganze Zeit sich mehr mit dem Tod auseinandersetzt als mit dem Leben und also aus welchem Grund auch immer dann hinterfragt, dass die, eben jetzt ist die Oma tot. Dann endet wahrscheinlich alles, oder? Wenn die Oma tot ist, geht wahrscheinlich alles zu Ende. Und eben, das ist ja auch tatsächlich ein ganz neuer Plan. sie oder der Dämon eben die Oma halt als diese Königin ansehen. Ja, genau. Die jetzt halt Königin weg ist, wer kümmert sich um uns? Ja. Genau. Was macht das mit dem Volk? Also richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, was ich da jetzt noch erwähnen kann. Also eben der Kamera, das habe ich vorher gesagt, mit dem Puppenhaus. Und natürlich hat das eine ganz neue Bedeutung hinterher. Weil am Anfang ist es einfach, das ist einfach schön gemacht. Das ist ein Film, der gut aussieht, finde ich. Aber am Ende ist es auch so, diese Machtlosigkeit der Familie, finde ich, stellt super dar. Weil sie sind alle nur Puppen in diesem Spiel. Total. Und sie werden nichts daran ändern können, wie das am Ende ausgeht. Sie sind nur Spielfiguren dieses Kultes. Mhm. Und das passt halt nochmal besser, dass das Ganze immer aussieht wie ein Puppenhaus. Es ist ja auch irgendwie, ich meine, sie haben in ihrem Eingang steht das Haus als Miniatur auf, ich weiß nicht, ich glaube 10 alten schwarzen Häusern, die alle komplett gruselig und kaputt aussehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das schon irgendwie so zeigt, so ja, ihr seid so Spielfiguren in eurer Generation. Also das Vermächtnis eben. Die Oma ist ja wahrscheinlich das untere gruselige Haus vielleicht, weil das, was da früher ihr zu Hause war. Ja. Und jetzt hat sie sich eben ein buntes Neues geschaffen, aber es wartet halt alles aufeinander auf. Einfach eine neue Hülle wird der geschaffen. Ja. Und auch ständig das, wenn man nur das echte Haus halt gesehen hat von weiter weg und im Hintergrund war eben dieser Wald, auch sehr stimmungsvoll, muss man dazu sagen. Ja. Und mit so einem Klick, wie so ein Schaltergeräusch, ging dann auch immer das Licht an oder aus, wenn es Tag oder Nacht wurde. Mhm. Am Anfang habe ich mir überhaupt nichts dabei gedacht, aber das war ja, als würde jemand im Puppenhaus eben eine Lampe anmachen oder wieder genau, aus. Genau, es war einfach so, ja genau. Die kamen da auch nicht raus. Sobald sie zu Hause waren, waren sie einfach so Spielfiguren. Und eben, dann, wenn sie dann doch mal draußen sind, selbst in der Schule, wird ihnen die Macht, also der Junge kriegt seine Machtlosigkeit 1:1 mit, er schlägt einfach seinen Kopf auf den Tisch. Also, immer wenn sie nicht zu Hause sind, dann wird ihnen auch klar gemacht, dass sie trotzdem nicht dieser Situation entkommen können und dass das trotzdem passieren wird. Also auch das mit dem Telefonmasten ist ja dann von Anfang an durchgeplant, weil das Symbol ist auf dem Telefonmasten schon bei der Hinfahrt zur Party. Und das ist der Telefonmast, an dem sie am Ende... Wie plant man denn das? Das ist die Frage mit diesem ganzen Schicksalshaften schon. Das ist, wir haben noch gar nicht gesagt, wie sie gestorben ist eigentlich. Also ja, gut, ich nehme eh an, dass wer diesen Teil hört, eh weiß, wie dieser Film ausgeht oder was passiert oder den Film gesehen hat. Aber ja, auch extrem übel. Auch das war toll gemacht, finde ich. Weil also es war natürlich mega eklig, dass sie den Kopf verliert. Aber dass wir am Ende nicht, in einem normalen Horrorfilm würdest du dann einfach sofort so den abgehackten Körper sehen und Blut spritzt raus. Und wir sehen die ganze Zeit nur diesen Schau. Und der hat das so toll gespielt, finde ich, der Junge. Der sitzt an diesem Steuer. Und wir sehen kurz seinen Blick in diesen Rückspiegel wandern für einen Bruchteil einer Sekunde und er weiß ja genau, was passiert ist. Wir wissen, was passiert ist. Und wie der da einfach nur sitzt und ihm laufen die Tränen runter und er ist wie schockstarre, er ist paralysiert. Und ja, klar, sollte er nach Hause gehen und sagen, was los ist, aber im Grunde kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die Situation, wie soll das ablaufen? Also wie läuft so eine Situation ab im echten Leben? Ja. Sie haben es so unangenehm wie möglich gemacht. Also ich meine, er fährt dann heim, er geht hoch, macht sich das Bett fertig, legt sich ins Bett, schläft ein, wacht dann am nächsten Tag auf, hört, wie seine Mutter sagt, ja, ich gehe einkaufen, wie sie rausgeht. Wir hören die Haustür, wir warten nur, bis sie zum Auto kommt. Und plötzlich fängt sie an zu kreischen und du denkst dir, okay, darauf habe ich halt gewartet und das löst einen dann. Und dann geht es aber erst richtig los und vor allem für ihn auch, dass dann halt eigentlich alles auseinanderbricht. Voll. Also echt heftig. Nee, auch das wieder super, weil, muss man auch sagen, im Trailer, also ich dachte die ganze Zeit, dieses kleine Mädchen wird eine tragende Figur in dieser Handlung sein. Das gruselige Kind der Story. Genau, das bis zum Ende irgendwie uns da durchführt. Und nee, sie ist halt einfach... Ja, oder bis zum Ende halt vielleicht ihre Familie abmetzelt oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas, ja. Und überhaupt nicht. Sie ist einfach da, wann passiert das? Nach 30 Minuten, nach 40 Minuten maximal? Sie halt einfach. Ist sie aus der Story raus. Sie ist natürlich unglaublich wichtig für alles, was danach passiert. Aber eben, auch das finde ich toll, dass ein Film mich tatsächlich noch überraschen kann. Also ich weiß wirklich, wie das passiert ist. Ich saß wirklich da, also es passiert mir selten, dass ich mir aus Reflex wirklich die Hand vor den Mund schlage und das nicht fassen kann, was ich sehe. Also allein schon Kinder töten ist generell sowas in Filmen, das wird vermieden, das macht man nicht, das ist sehr verstörend. Selbst in Horrorfilmen, glaube ich, sind Kinder nicht oft die Leute, die also es sind dann schon Teenager oder so. Wenn dann eher die gruseligen Leute, die genau, meistens Geister sind sie, die das besessen sind von irgendwas. Ja. Aber dass sie halt wirklich als Opfer einfach wirklich wie ein Stück Fleisch da einfach weggehauen werden. Es war absolut schockierend. Also das war nur einer von vielen Momenten, wo ich mir wirklich dachte, boah, der Film verstört mich gerade wirklich. Also fand ich mega gut. Ich habe vorher gesagt, ich habe nur ganz wenig Sachen, die man vielleicht bemängeln könnte. Also zum einen fand ich lustigerweise den Lichtschimmer, den man ab und zu sieht mit Paimon. Ich hätte ihn nicht so oft gebraucht. Manchmal war erstens, das war das Einzige, wo man das Budget gemerkt hat, dieser Lichtschimmer war nicht so wirklich toll. Das war ein Swimmingpool-Lichtschimmer. Was wahrscheinlich Absicht war, sollte natürlich wirken, so wie wenn jemand mit einem Spiegel irgendwo so reflektiert, die Sonne reflektiert. Ja. Aber ich finde auch, das war für die Story auch, das war so das, okay, jetzt erklären wir es euch ganz klar, immer wenn der Schimmer kommt, passiert was Böses. Und das hätte es für mich gar nicht gebraucht. Die Sachen hätten auch so passieren dürfen. Ich finde, in der Schule war es noch okay. Da war es auch wirklich noch wie so ein Lichtschimmer. Aber als es dann im Haus passiert, wo überhaupt nichts sich brechen kann oder so, wo es überhaupt kein Zufall sein kann, da hätte es gar nicht gebraucht. Ich meine, es war eh gruselig genug in der Stelle. Ja. Und vielleicht das eine, was man, also man kann natürlich das, auch das erklären, damit, dass die Mutter, dadurch, dass sie selber eine scheiß Mutter hatte, auch immer verunsichert war und immer sich selber Vorwürfe gemacht hat, wo bin ich verrückt oder was auch immer. Und deswegen auch dieses Nicht-Frei-Sein auf ihre Kinder überträgt, weil sie sich ja selber nie frei gefühlt hat. Und deswegen zwingt sie Charlie so halb zu dieser Party zu gehen. Aber ich weiß noch, als ich diese Szene gesehen habe, habe ich mir erstmal gedacht, ah, was soll das jetzt? Warum muss jetzt dieses Kind auf diese Party? Das war dieser eine Moment, wo ich kurz an dem Film gezweifelt habe und mir dachte, okay, mir ist jetzt schon völlig klar, dass irgendwas passieren muss, weil warum sonst wollen sie unbedingt, dass sie dort... Warum soll ein 13-jähriges Kind eben auf eine Highschool-Party von... eben, also sie fragt vorher dreimal, ob Alkohol getrunken wird und ob er trinkt und kommt dann auf die Idee, dieses kleine Mädchen damit zu schicken. Selbst wenn er sagt, er trinkt nicht, ist ihr ja scheinbar eindeutig klar, was für eine Art von Feier das ist. Ja. Und das war das eine Mal, wo ich sagen würde, okay, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ich glaube, sie wollte einfach nur so, hey, meine Tochter soll mal Spaß haben. Ja, eben. Und auch diese Tochter dazu zwingen, normal zu sein und so. Also man kann das, finde ich, schon rechtfertigen. Aber es war ein kurzer Holperer in diesem Film. Beim zweiten Mal wird es mich wahrscheinlich nicht mehr so stören, weil ich mehr Bezug zu den Figuren habe. Aber beim ersten Mal war es so, was soll das jetzt? Warum muss jetzt dieses Mädchen auf eine Feier? Sie sagt, sie möchte nicht. Eben. Ich meine, das war auch noch der Grund, warum dann die Mutter und der Peter sich gegenseitig die Schuld dafür geben. Ja. Er wollte sie gar nicht mitnehmen auf die Party. Sie wollte nicht hingehen, die Mutter hat sie gezwungen. Andererseits hat er gekifft und ist dann noch Auto gefahren. Der ist, also, hat nicht aufgepasst, dass sie keine Allergie kriegt. Also. Ja. Das ist, guck mal, das ist mir nämlich erstmal fast gar nicht aufgefallen. Hm? Ich habe am Anfang, sie gehen zu dieser Party rein, in dieses Haus. Und ich glaube, es ist ein langer Kameraschwenk, auch wieder super gemacht. Man sieht alle möglichen Leute Party machen. Wo sie die Erdnüsse sagen. Und sie hauen diese Nüsse. Und ich habe wirklich einen Moment gebraucht, um zu checken, dass es Nüsse sind. Ich dachte, es wäre Champignons oder so. Weil es war schon so matschig. Ich glaube, es liegt aber an dir. Ja, wahrscheinlich. Also bei jeder andere, das glaube ich. Ja. Und ich habe erst, als sie den Kuchen gegessen haben, habe ich gedacht, oh fuck, das waren wirklich Nüsse. Und die haben einfach schon ganz klar gemacht. Richtig viele Nüsse sind in diesem Film. Ich finde es auch schön, weil am Anfang ist sie ja, warum auch immer, auf der Beerdigung ihrer Oma eine fette Tafel Schokolade, wo dann der Vater fragt, hey, sind da Nüsse drin? Und allein, dass sie schon wieder einen Schokokuchen später nehmen, ist dann, finde ich, schon ein sehr großer Hint darauf, so, hey, wir haben euch vor 5 Minuten gezeigt, Schokolade und Nüsse ist nicht gut. Ja, es wird ganz klar angesprochen, wir haben kein Notfallset dabei und sowas. Und auch da hat es aber wieder zwei Ebenen, weil irgendwann sitzt sie mal an ihrem Tisch, die Charlie, und baut so creepy Figuren, so Zeug baut sie, und isst nebenbei sowas, was eindeutig wie M&Ms aussieht. Und das knackt auch im Mund. Und ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, ob der Film uns sagen will, dass sie nie eine Allergie hatte, sondern dass das immer nur die Rechtfertigung war, um das zu rechtfertigen, wenn sie diese Störungen hat, dass dieser Dämon, der in ihr lebt. Also das ist ja das Coole, du kannst das interpretieren. Weil oder scheinbar hat sie ganz Paimon gegen Nüsse allergisch. Wahrscheinlich. Nee, das kann natürlich auch sein. Ich fand es halt mega cool, diese Idee, dass vielleicht hat sie ein Leben lang das nie gehabt und sie konnte und damit konnten sie immer rechtfertigen oder damit konnte dann diese Diagnose wurde gestellt, das kannst du dann weiter spinnen. Ja. Irgendein Arzt, der auch noch in dem Kult involviert hat, gesagt, ja, das ist eine Erdnussallergie oder wenn sowas. Wenn man es halt nicht erklären kann. Und sie ist halt völlig in Ruhe diese M&M's und es knackt halt eindeutig. Das will ich auch nochmal sehen. Und dann denke ich mir so, sie hat nichts, sie hat keine Atemprobleme. Ist das alles nur komplette Verarsche? Eben, und nur am Ende auch dieses, wenn sie dann diesen Anfall kriegt, ist es nur Paimon, der sie dazu bringt, dass sie sich aus dem Fenster so weit geht. Das ist ja eigentlich eher unlogisch. Paimon ist einfach nur den Wirt killen will, damit er auf den nächsten irgendwie kann. Und deswegen, warum es so gut passt, ist, weil sobald Charlie tot ist, geht ja dieses ganze Ritual schon los, dass Paimon ihn übernehmen will. Da wird er ja auch komisch. Genau, und dann sitzt er noch mit seinen Freunden mal und kifft und plötzlich hat er dieselben Atemprobleme. Ja. Und wir haben nie gehört, dass er Allergien hat. Nee, wir sehen ihn vorher kiffen, also er ist jetzt noch nicht so, ich packe. Aber haben die da nicht sogar auch was dabei gegessen? Ich dachte, er hat jetzt die Nussallergie. Nee, ich glaube, sie haben einen Dübel geraucht. Sie haben geraucht. Genau, aber wir sehen ihn halt vorher Bong rauchen, also wir wissen, dass er auch da jetzt nicht irgendwie der Anfänger ist. Er hat auch gesagt, halt meine Hand so. Das ist ein kleines Mädchenverhalten. Genau. Also, er ist dann total, also Charlie war da auch schon anscheinend irgendwie in ihm drin. Ja. Also, das wird halt echt passen. Aber ich finde auch, dass Charlie diese Figuren gebaut hat, das waren ja auch so kleine Puppen. Also die waren wie von ihrer Mutter, nur nicht so schön halt, sondern irgendwie... Das waren eher so Opfer, also wie Opferstatuen im Nachhinein. Ja, hat er von der Mutter, sie von der Mutter so die Idee genommen, Puppen zu basteln und von Paimon so, okay, aber ich muss da eine tote Taube draufsetzen. Ja, auch und weil so diese Jesus-Statue, das ist ja auch was. Also ihr Kopf auf dieser Holzpuppe ist ja auch was zusammengebasteltes. Ja. Also dieser Film reimt sich an allen möglichen Stellen. Und das ist das, was mich so beeindruckt hat, weil er ist nicht nur einfach gruselig und ich fand ihn wirklich auch gruselig. Ja, also ich habe vielleicht nicht immer diese Reaktion, dass ich mich dann wirklich direkt erschrecke, aber ich merke das, wenn ich dann wirklich da sitze und klischeemäßig Gänsehaut habe und wirklich in so Stellen drin sitze und mir merke, boah, das ist so ultimativ unangenehm gerade und ich weiß genau, dass jetzt hier was passiert und es fühlt sich alles ganz befremdlich und falsch an. Und das ist für mich, das gruselt mich halt, dieses Abnormale irgendwie, dieses, ja. Ich habe auch zwischendurch meinen Puls gefühlt. Also, der ist auch mit dem Film tatsächlich irgendwie diese Werbung mit der Herzrate ist gestiegen bei mir und nicht mehr abgefallen bis schon zum Ende eigentlich, ja. Aber eben, er ist halt am Anfang sehr ruhig und ich glaube, das ist was, warum der Film, also er hat nämlich ganz gemischte Kritiker. Also die Kritiker finden ihn alle toll, den Film. Auch viele Leute, also die, die ihn gesehen haben, finden ihn meistens gut. Aber in den USA gibt es so ein Ding, das heißt Cinema Score. Mhm. Und dann, das ist so eine Institution, die gibt es schon, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so. Und holen sich dann immer wie bei so einer Sneak, wenn der Film das erste Mal anläuft, holen sie sich von den Leuten, die in den ersten Vorstellungen sind, die stimmen dann ab, so in Schulen und A, B, C, D, glaube ich, was gibt's, F dann, glaube ich, direkt bei den Amerikanern, ne? Und er hat D- oder so. Der Film ist katastrophal bewertet. Und ich glaube, weil die Leute einfach sich oft nicht darauf einlassen können, dass der Film sich die Zeit nimmt, weil der dauert 2 Stunden und er ist halt lange Stellen, also es passiert schon was Unheimliches ab und zu, aber ganze Stellen sind auch einfach nur ein Familiendrama und wie diese Familie miteinander versucht umzugehen, das ist eben der Subtext, den er auch hat, dass es eben irgendwo auch darum geht, was, wenn du in der Familie eine geistige Krankheit hattest, eben, dass jemand geisteskrank war, ist es, also es gibt ja schon dieses, in irgendeiner Form ist es auch vererbbar manchmal. Und es beeinträchtigt dann halt auch die ganze Familie, auch den Vater, der eindeutig normal ist. Und auch wie gehen sie damit um, dass halt einfach ein Kind von ihnen stirbt. Und was passiert zwischen der Mutter und dem Sohn? Ich meine, die Beziehung mit Schuld an Schuldzusprüchen und sowas. Und eben und immer unter diesem Aspekt, ja, du bist ja nicht ganz normal, du bist ja nicht ganz dicht oder was auch immer. Und eben, also das Thema hat der Film auf jeden Fall drin, aber du musst dich damit nicht beschäftigen, wenn du lieber einfach nur der Unterhaltung der Story folgen willst. Aber ich glaube, das ist für manche das, was sie, wo sie dann so denken, ja, wann passiert denn jetzt mal was? Ja, es passiert ja die ganze Zeit was, nur es ist halt eher Charakterentwicklung. Deswegen sind uns die Leute auch nicht egal, finde ich am Ende, weil es auch der Bruder, der Sohn, der wäre total nebensächlich. Eben, und er ist halt am Anfang, denkst du, also in anderen Filmen wäre er einfach nur der dumme Junge, der gekifft hat und diese Schwester umbringt und er ist einfach nur ein Idiot. Aber das ist er halt nicht und er ist mir auch nicht egal und man leidet mit ihm. Er ist so ein Schlüsselrolle im Endeffekt. Eben. Ja. Und das, ich finde, das haben sie halt gut gemacht. Selbst wenn du noch nicht das Ende kennst, ist er dir nicht wurscht. Und es ist dir auch nicht wurscht, was mit der Mutter passiert und auch nicht, was mit dem Vater passiert. Und das ist schon geil, weil das bei Horrorfilmen ist, meistens gibt es eine Hauptfigur, die hat ein bisschen mehr Story und alle anderen sind so, ah ja, okay, jetzt stirbt der Schwarze, jetzt stirbt der Asiate, jetzt stirbt die Jungfrau oder was auch immer. So, es gibt diese Klischees dann. Und das ist halt dann nicht, finde ich. Also es sind wirklich Charaktere, die in dieser richtig gestörten Familie leben. Also eigentlich ist ja nur die Oma gestört. Das ist so krank, wie diese ganze Familie den Bach runtergeht. Oder vielleicht jetzt auch nicht. Vielleicht sind sie jetzt auch mega die Celebrities, wenn Paimon dann die Welt regiert. Und sie sind die Familie, die ihn auf die Erde gebracht haben. Aber ja, also fand ich super. Die Musik passte auch toll dazu. Also das ist wirklich so ein Gesamtpaket bei dem Film. Also die Musik ist mega unheimlich an vielen Stellen. Hat gut gepasst. Eben oder am Ende ist die Musik dann plötzlich so ganz harmonisch, dann wenn alles erledigt ist. Obwohl dann eigentlich der eigentliche Horror, wenn man jetzt nicht in die Situation denkt, der Horror dann erst losgeht. Aber für dich ist es so endlich vorbei und es wird alles irgendwie gut, beziehungsweise es ist halt nicht mehr gruselig. Es ist einfach so jetzt, okay, jetzt haben wir den Schlamassel, aber jetzt kann ich aus dem Kino aufstehen und gehen und damit klarkommen. Nee, also alles, ich habe kaum was gefunden, was ich nicht wirklich perfekt fand an dem Film. Das ist schon echt ein seltener Punkt. Und eben selbst diese Szene mit diesem, warum schickt sie das Mädchen auf die Party, selbst das kann ich mir in der Story beim zweiten Mal gucken irgendwie vorstellen, warum sie so handelt, warum die Mutter da so unlogisch ist. Wie gesagt, sie selber weiß nicht, was richtig und was falsch ist, wie man mit seinen Kindern umgeht. Das hat sie nie gelernt. Ja. Und deswegen ist sie manchmal so, ach, du bleibst zu Hause. Oder manchmal ist sie, jetzt geh auf die Party für 16-Jährige. Und weil sie auch eine nicht so intensive Bindung zu diesem jüngeren Kind hat, weil sie das eben zu sehr in die Obhut dieser Oma gegeben hat. Ja. Und deswegen auch, man merkt, dass da eine Distanz zwischen denen ist. Zwischen ihr und dem Sohn auch. Sie sagt ja auch, hey, ich hab dich lieb, Schatz, und so. Und sie so, dreht sich halt weg, eben. Also sie hat, ist überhaupt nicht ihre Bezugsperson. Also generell, am Anfang wissen wir ja gar nicht, also scheinbar ist die Oma ja generell ein Mensch, mit dem sie schon nicht klargekommen sind, als sie gelebt hat. Ja. Also der Sohn zeigt ja keinerlei Regung, dass sie tot ist. Der Vater sagt auch, kann ich verstehen. Sie haben sogar gesagt, irgendwie er ist erleichtert oder irgendwie sowas. Aber trotzdem denkt man sich, stellt man sich erstmal vor, dass eine Familie bei einer Trauerfeier, bei einer Beerdigung anders drauf ist, als die da drauf sind. Die sind alle ja sehr gefasst und nüchtern. Und da wird auch niemand in den Arm genommen oder sowas. Mir fällt gerade noch was auf. Und zwar, als die Mutter die Trauerrede hält und sagt, ja, hier sind so viele fremde Gesichter, aber das hätte meine Oma gefreut. Das sind alles die Anhänger. Ja, das sind alles die Kulder. Also eben, deswegen. Das Ende ist natürlich, es bricht sehr mit dem Ton am Ende. Ja. Aber ich finde, es passt trotzdem richtig gut dazu. Also ich hab's mega gefeiert, weil es so weird war und so creepy, dass einfach ein paar alte Menschen sich zusammenfinden. Und alle nackt sind. Stimmt, das ist auch so, warum, Alter? Aber das macht es auch total gruselig, weil, ich meine, bevor sie sich in diesem Baumhaustreffen sind sie ja alle irgendwie nackt in diesem Haus. Ja. Und da geht eine Tür auf und da steht ein nackter alter Mann, der dich angrenzt. Und es ist einfach super gruselig. Das ist richtig weird, ja. Boah, du denkst einfach so, was? Richtig, richtig übel. Ja. Und weil man nie weiß, wer sich gerade was einbildet und was echt ist. Was Geister sind, was echte Menschen sind. Ja. Das schneidet man bis zum Ende gar nicht. Und am Ende ist tatsächlich alles echt. Das ist eigentlich das Schlimme so für die Familie, dass einfach gar nichts davon eingebildet war. Auch dieses, das Charlie sieht ja auch, als sie noch lebt, zwischendurch mal... ich glaube, als sie den Kopf von der Taube abschneidet, auch, dann ist auf der anderen Straßenseite ganz weit entfernt ist so eine ältere Frau, die ihr so zuwinkt. Ja. Und du denkst halt, was soll das denn? Und am Ende ist es auch einer von den Kultleuten. Ja. Und es ist halt alles, die ganze Zeit unter Beobachtung und alles wird, es wird geguckt, dass es das perfekt abläuft. Auch das, also ich muss auch sagen, wie sie diese Freundin von der Oma eingebunden haben, die sich, die da dann so tut, als würde sie der Mutter beim Trauerbewältigen helfen. Das hätte auch alles nicht geklappt, wenn die Mutter nicht zu dieser Selbsthilfegruppe gefahren wäre. Also wie halt alles so eingefädelt ist, dass es passt und sie hat sich auf dem Parkplatz abgefangen. Wahrscheinlich war sie nie selber in der Selbsthilfegruppe. Die Mutter erinnert sich gar nicht dran, weil halt eben, also auch dieses, es gibt ja diesen Punkt, wo sie im Auto sitzt und mit ihr redet und dann merkst du, dass sie eigentlich keinen Bock hat, die Toni Collette, und eigentlich wegfahren will. Ja. Und ich glaube, sie beendet das Gespräch und die andere ruft ihr dann so richtig energisch hin, mein Sohn ist gestorben. Und so richtig so, ich muss dich jetzt hier halten. Wenn du mir jetzt entgleitest, dann habe ich keine, ich muss dich dazu bringen, dieses Ritual selber zu machen. Und das ist so gut, dass es alles eine Bedeutung hat hinterher. Und diese Frau auch, die hat aber diesen Auftrag, du musst sie dazu bringen, diese kranken Zeilen vorzulesen. Mach das, wie auch immer du willst. Ja. Was ich auch für mich nicht entschieden habe, ist, wen rufen sie dann eigentlich beim ersten Mal, als sie dieses Gläserrücken mit ihr macht? Weil sie sagt ja irgendwie... Ich meine, wenn Paimon da ist, gibt es bestimmt auch diesen Sohn. Also warum nicht? Oder vielleicht ist es auch Paimon, der so tut, als ob das... Das ist die Frage, ob es beides ist sogar. Aber die Message auf dem Board ist ja schon so dieses Love You, irgendwie Tante oder so, so Oma. Und da habe ich auch überlegt, weil das sind auch, sie sagt ja, ihr Sohn und ihr Enkel sind gestorben. Beides wieder Männer. Vielleicht versucht dieser Kult auch immer wieder, dieses Ritual durchzuziehen. Es funktioniert nie richtig, aus welchen Gründen auch immer. Und es funktioniert endlich mit Charlie richtig. Und Charlie ist ja dann wirklich drin. Und vielleicht hat die Jahre zuvor schon... ihren Sohn und ihren Enkel geopfert in der Hinsicht und dann haben die sich auch umgebracht oder was auch immer. Also das ist einfach das super, wie viel Ebene dieser Film hat. Ja, man findet irgendwie immer was Neues. Das ist halt toll, finde ich. Das finde ich auch gut. Vor allem, für den Horrorfilm, eben ist der so vielschichtig. Ja. Nee, also ich war auch echt absolut begeistert und ich glaube, es noch einige, eindeutiger wird es nicht. Also es ist eine große Empfehlung. Beide sehr gern. Ja, also guckt euch den im Kino an, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Die Stimmung ist schon wichtig auch. Eben, ist es auch nicht so ein Film, lasst das Handy weg, Leute, nebenbei, wirklich konzentriert euch auf diesen Film, lasst euch da voll drauf ein, weil dann, also gerade diese stillen Momente, die trotzdem gruselig sind eben, wenn jemand im Hintergrund ist. Ja. Das würde einem entgehen, wenn man jetzt zu Hause auf der Couch sitzt und so nebenbei gerade irgendwie noch was anderes macht oder ein bisschen am Quatschen ist. So eine Szene entgeht dir einfach. Du siehst es nicht und wunderst dich am Ende, warum der Film nicht gruselig war. Das Geräusch wird auch nicht gruselig, wenn nicht diese absolute Stille davor ist. Genau, also das ist einfach nur so ein Hintergrund. Es ist ja ein stilles Geräusch, es ist ja nichts Lautes. Und das ist halt wirklich okay, what the fuck. Richtig gut. Nee, also ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, was habe ich irgendwas nicht angesprochen, was dir wichtig wäre? Fällt gerade nichts an. Ich habe eigentlich mehr Infos bekommen, als ich loswerden wollte. Ja, also ich muss auch sagen, ich hab wirklich viel drüber nachgedacht. Also mir ist es auch nicht in dem Moment alles eingefallen. Ich habe wirklich zu Hause gesessen und nachgedacht und Dinge rekapituliert, habe mir den Trailer nochmal angeschaut und habe mir überlegt, und dann, im Trailer, glaube ich, ist dieser Mann an der Beerdigung drin. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass sie im Trailer das zeigen, wo der Junge sich den Kopf blutig schlägt. Ja, stimmt. Weil ich habe die ganze Zeit im Film darauf gewartet, dass das jetzt mit dem Jungen endlich passiert. Weil ich wusste, es kommt noch was mit ihm. Und es gibt mehrere Szenen in der Schule. Und dann dachte ich jedes Mal, ist es die jetzt oder... Und deswegen hat sich der Film für mich auch fast, also ganz kurz mal ein bisschen gezogen. Mhm, ja. Aber sonst finde ich es... Nee, aber da gebe ich dir recht, stimmt. Weil dies steht, ich weiß auch noch, dass ich darauf gewartet habe. Ich habe diesen Trailer gesehen, wusste genau, das passiert. Und ich fand es im Trailer schon richtig verstörend, weil man sieht, glaube ich, so andere Mitschüler von ihm, wie die gucken. Und die sind so völlig entsetzt. Also es geht gar nicht nur darum, dass er entsetzt ist, sondern die Situation, die sind richtig verstört davon. Und ich meine, das ist eine tolle Szene, aber natürlich kenne ich schon. Und ich wusste, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, sobald er in der Schule ist, dachte ich mir... Kommt jetzt. Wann haust du dir den Schädel an? Haust du dir den Schädel an? Und das, stimmt. Ja. Deswegen, das ist immer der letzte Grund, warum man sagen kann, im Idealfall, wenn man es kann, gar keine Trailer gucken. Immer blind in die Sachen gehen, wenn man weiß, man hat sowieso Bock drauf. Aber ich bin auch... Also ich bin auch jemand... Ich hole mir da immer meinen ersten Eindruck ab, weil sonst... Du musst halt irgendwie wissen, ein bisschen so, was erwartet wird. Weil es hätte ja auch sein können, dass es ein ganz platter Horrorfilm ist und im Trailer irgendwie rauskommt, keine Ahnung, das ist, kleine Mädchen bringt seine Familie um und das Mädchen läuft mit so einem Messer durch den Trailer. Und das hatten wir ja noch nie. Eben, das ist halt dann hätte ich ja keinen Bock, den Film zu gucken. Also will ich ja schon ein bisschen wissen, was los ist. Aber ja, ich kriege mich auch nicht dazu, die Trailer gar nicht zu gucken. Aber eigentlich müsste man auf der Hälfte vom Trailer Schluss machen. Genau, wenn man merkt, passt, taugt mir, einfach ausschalten. Aber ja, Aber deswegen versuche ich immer, wenn ich Leuten das empfehle, ganz klar zu sagen, guck dir den Trailer nicht an. Wenn du mein wenn Urteil... Wenn du empfiehlst, dann ist es eben, glaub meinem Urteil oder glaub ihm nicht, dann guck dir den nicht an, aber guck dir nicht den Trailer an. Und mach auch nicht so Sachen wie, keine Ahnung, in den YouTube-Kommentaren lesen und schauen, was steht denn da so zu dem Trailer? Nicht machen, das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht, worauf ich mich da jetzt konkret beziehe. Kein konkreter Grund, aber... Du wirkst doch gar nicht so. Nee, ich mache das eh nicht. Ich kontrolliere damit nur, ob die Leute sich das hier anhören. Bestimmte Menschen, das fühlen sich jetzt angesprochen. Ja. Ja, aber mehr, glaube ich, kann man echt nicht sagen. Einen guten Abbinder finde ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Also, er kriegt von mir nicht die perfekte Wertung, weil eben diese ganz kleine, dieser kleine Holperer drin ist und dieser Lichtschimmer für mich ein bisschen zu offensichtlich war. Also 9. Aber das ist ja eben... 9 von 10. Ah, das ist Meckern auf hohem Niveau. Also das ist ein toller Film. Also der Regisseur hat auch schon den nächsten Film geplant. Ich weiß nicht, wie der heißt. Midsommar, glaube ich, heißt der neue, der nächste, den er jetzt gerade dreht. Ist für mich jetzt auf jeden Fall was, wo ich sehr gespannt bin, was der noch so macht. Weil das ist... Das hat sich viel inspirieren lassen von anderen Sachen. Hat trotzdem was Neues damit gemacht und was richtig, richtig qualitativ gut ist. Also, ja. Anni, vielen Dank, spannend, dass du mitgemacht hast. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Wassermelone. Gerne. Wenn man zwischendurch Flüssigkeit hat. Und das war's dann vom Top of Our Podcast. Bis zum nächsten Mal.